26. und 27. Kapitel. Sakra! Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Sakra! Rief Butatorius halb leise, aber doch so laut, dass es überall gehört wurde. Und das Seltsame dabei war, dass es mit einer Miene im Gesicht und mit einem Ton in der Stimme ausgesprochen war, die etwas zwischen einem Manne in Erstaunen und einem in körperlichen Schmerzen anzeigten. Es war keine Seele an dem Tische, an welchem die Doktoren sich versammelt hatten, die sich nicht in ihren Gedanken mit dem zweisilbigen Wort, das dem Butatorius entfahren und daraus nicht folgerte, dass Butatorius in seinen Gedanken mit dem Swiste beschäftigt sei, der zwischen Didius und Yorick entstanden. Und freilich, da er erst den einen und dann den anderen mit der Miene eines Mannes ansah, der darauf achtet, was in der Gesellschaft vorgeht, wer hätte da nicht das Gleiche gedacht? In der Tat aber wusste Butatorius kein Wort von allem, was vorging, sondern seine Gedanken waren gänzlich auf das gerichtet, was in eben dem Augenblick in seinen Pluderhosen, und zwar an einer Stelle in denselben, vorging, die er vor bösen Zufällen zu bewachen, die höchste Ursache hatte. Deswegen, ob er gleich das aufmerksamste Gesicht von der Welt machte und allmählich jeden Nerv und jeden Muskel in seinem Gesicht so scharf aufgezogen hatte, als das Instrument es nur aushalten wollte, um, wie man dafür hielt, dem Yorick, der ihm gegenüber saß, eine Antwort zu versetzen, so war doch, wie ich sage, kein Yorick in Butatoriusens Gehirn anzutreffen, sondern die wahre Ursache seiner Ausrufung lag wenigstens etliche Fuß tiefer. Ich will mich bemühen, Ihnen dieses mit aller ersinnlichen Züchtigkeit zu erklären. Sie müssen sich also berichten lassen, dass Gastrifers, der kurz vorher, ehe man sich zu Tische setzte, ein wenig in die Küche ging, um zu sehen, wie es darin stände, und auf der Anrichtebank einen Korb mit schönen Kastanien erblickte, befohlen hatte, dass sie ein paar hundert davon braten und solche gleich beim Nachtische heiß aufsetzen sollten. Gastrifers gab seinem Befehle dadurch noch einen größeren Nachdruck, dass er sagte, Didius und besonders Butatorius wären davon starke Liebhaber. Die Kastanien wurden hereingebracht und da es dem Aufwärter noch in frischem Andenken war, dass Butatorius sie so gerne haben möchte, so setzte er sie dicht vor ihn hin auf einem Teller, in einem sauberen damastnen Tellertuch. Lag es nun an der physischen Unmöglichkeit, dass nicht ein halb Dutzend Hände zugleich in das Tellertuch fahren konnten, oder es müsste eine oder die andere Kastanie von mehr Feuer und Ründe als die übrigen in Bewegung geraten. Kurz, eine rollte über den Tisch und herunter, und da Butatorius mit auseinandergesperrten Knien darunter saß, so fiel solch senkrecht in die ganz eigene Öffnung in Butatorius Beinkleidern, für welche ich zur Schande unserer Sprache oder auch meines Gedächtnisses, sei es gesagt, kein keusches Wort finden kann. Sie müssen sich damit begnügen, wenn ich sage, es war die ganz eigene Öffnung, welche den strengen Wohlstandsgesetzen in allen guten Gesellschaften zufolge gleich dem Tempel des Janus in Friedenszeiten wenigstens völlig geschlossen sein soll. Die Verabsäumung dieser Vorsicht, welches zugleich dem Butatorius und allen Menschenkindern eine Warnung sein mag, hatten dem Zufall eine Pforte eröffnet. Zufall, sag ich. Die natürliche Wärme, welche die Kastanie verbreitete, war die ersten 20 bis 25 Sekunden nicht unangenehm und tat weiter nichts, als des Butatorius Aufmerksamkeit allmählich nach der Stelle zu ziehen. Wie aber die Hitze gradweis zunahm und in einigen Sekunden mehr über den Punkt der angenehmen Empfindung hinausging und darauf mit aller Eile in das Gebiet der Schmerzen drang, da tummelte sich des Butatorius Seele mit allen ihren Ideen Hals über Kopf hinunter nach dem Orte, dem die Gefahr drohte. Butatorius war nicht imstande, das Geheimnis dessen zu lösen, was unten vorging. Er konnte auf keine Art von Vermutung fallen, was zum Henker es wohl sein möchte. Indessen, da er nicht wusste, wie die wahre Ursache ausfallen möchte, hielt er es in den Umständen, worin er war, fürs Klügste, es womöglich wie ein Stoiker zu ertragen, welches er auch mit Hilfe einiger Zuckungen im Gesicht und einigem Mausspitzen glücklich durchgesetzt hätte, wenn nur seine Einbildung aus dem Spiel geblieben wäre. Aber bei Dingen von dieser Art ist die Brunst der Einbildung unbezähmbar. Es hob sich plötzlich ein Gedanke in seinem Gemüte, dass es ebenso gut ein Biss als Brand sein konnte. Und wenn dem so auch wohl ein Molch oder Otter oder ein anderes hässliches Ungeziefer heraufgekrochen sein könnte, welches seine Zähne, der grässliche Gedanke darin und ein frischer Stich von Schmerzen, den ihm den Augenblick die Kastanie verursachte, überfielen Putatorius mit einem plötzlichen Schrecken, und in der ersten Überrumpelung und Bestürzung brachte es ihn, wie es wohl den besten Generälen auf der Welt ergangen ist, gänzlich aus seiner Fassung. Die Wirkung davon war, dass er unbeherrscht aufsprang und im Aufspringen die Silben ausstieß, worüber schon gesprochen ist, mit dem Abbrechzeichen dahinter vorgestellt, wie hier welches, obgleich nicht so völlig geistlich anständig, doch immer noch so wenig war, als nur ein Mensch bei der Gelegenheit sagen können, und welches auch neben angemerkt geistlich wohl anständig oder nicht, wie Putatorius ebenso wenig als die Veranlassung desselben in seiner Gewalt hatte. Ob dies nun gleich beim Erzählen eine Zeit weggenommen hat, ich habe mich sehr beeilt in der Erzählung, so nahm doch der ganze Vorgang selbst wenig mehr Zeit weg, als Putatorius brauchte, die Kastanie hervorzulangen und solche mit Heftigkeit auf den Fußboden zu werfen und Yorick von seinem Stuhle aufzustehen und die Kastanie aufzuheben. Es ist der Mühe wert zu bemerken, was für mächtigen Einfluss geringfügige Umstände auf das Gemüt haben, von was für einem unglaublichen Gewicht sie bei der Bildung und Richtung unserer Meinung sowohl von Menschen als Sachen sind, dass Kleinigkeiten so leicht als die Luft einen Glauben in die Seele wehen und ihn darin so unbeweglich fortpflanzen können. Das könnte man auch von euklidischen Demonstrationen eine Breschenbatterie davor errichten, solche doch nicht vermögend sein würde, ihn herauszukanonieren. Jorik, sagte ich, nahm die Kastanie auf, die Putatorius im Zorn niedergeworfen hatte. Die Tat war unerheblich. Ich schäme mich, Red und Antwort zu geben. Er tat es aus keiner anderen Ursache, als weil er dachte, die Kastanie sei trotz der Begebenheit noch ebenso gut als vorhin und eine gute Kastanie sei immerhin des Aufnehmens wert. Dieser Umstand, aber so geringfügig er war, wirkte in Putatorius' Kopfe ganz anders. Er betrachtete Yoriks Handlung, da er vom Stuhle aufstand und die Kastanie aufnahm, als ein deutliches Geständnis seinerseits, dass die Kastanie eigentlich ihm gehöre und folglich, dass es der Eigner der Kastanie und sonst niemand gewesen sein müsste, der ihm damit einen solchen Possen gerissen hätte. Was ihn in dieser Meinung sehr bestärkte, war dies: die Tafel war länglich und sehr schmal, und Yorick, der dem Putatorius gerade gegenüber saß, hatte die schönste Gelegenheit, die Kastanie hineinzuschnellen, und folglich musste er es getan haben. Ein mehr als bloß argwöhnischer Blick, den Putatorius so gerade auf Yorick warf, als ihm der Gedanke aufstieg, sagte diese Meinung zu klar, und da man natürlicherweise voraussetzte, dass Putatorius mehr von der Sache wüsste als sonst jemand, so ward seine Meinung flugs die allgemeine, und aus einer von allen bisher angeführten sehr verschiedenen Ursache hielt man es in sehr kurzer Zeit für völlig ausgemacht. Wenn auf dem Schauplatz dieser sublanarischen Welt große und unerwartete Begebenheiten vorgehen, so tut das menschliche Gemüt, welches ein sehr wissbegieriges Wesen ist, ganz natürlicherweise einen Flug hinter die Vorhänge, um zu sehen, was wohl die Ursache und erste Triebfeder sein mag. Bei diesem Vorfalle dauerte das Suchen gar nicht lange. Es war wohl bekannt, dass Yorick niemals die Abhandlung die Putatorius de Concubinis Retinendis geschrieben hatte loben wollen als eine Schrift, wovon er fürchtete, dass sie Unheil in der Welt stiftete, und es ward leicht ausfindig gemacht, dass in Yoriks Posse eine mystische Bedeutung stecke und dass er durch das Hineinschnellen der heißen Kastanie in Putatorius, also seinem Buche, einen satirischen Hieb habe versetzen wollen, dessen Lehren, wie sie sagten, schon manchen ehrlichen Mann an eben der Stelle in Hitze gesetzt hätten. Der Einfall weckte Somnolentius aus dem Schlafe und brachte Agelastes zum Lächeln. Und wenn Sie sich genau den Blick und die Miene eines Menschen vorstellen können, der ein Rätsel erraten will, so sehen Sie Gasiferes vor sich. Und kurz, man hielt es für durchgängig für einen erzwitzigen Meisterstreich. Dies, wie die Leser vom Anfang bis zu Ende gesehen haben, war so grundlos als die Träume der Philosophie. Yorick war freilich, wie Shakespeare von seinem Urahn sagte, ein Mann, der Kurzweil trieb. Aber seine Kurzweil war mit etwas vermischt, das ihn sowohl von diesem als manchen anderen beleidigenden Possen abhielt, davon er unverdienterweise die Nackenschläge hatte. Aber all sein Leben lang hatte er das Unglück, dass man ihm tausend Dinge zur Last legte, die er gesagt oder getan haben sollte, deren seine Natur oder meine Hochachtung blendet mich unfähig war. Alles, was ich an ihm tadle, oder vielmehr weswegen ich ihn bald tadle, bald liebe, war seine eigene Gemütsart, die ihm niemals zuließ, sich Mühe zu geben, der Welt aus dem Traume zu helfen, so sehr es auch in seiner Gewalt stand, denn er erwartete von der Zeit und der Wahrheit, dass die es für ihn tun würden. Diese heroische Gesinnung zog ihm mancherlei Unbequemlichkeiten zu. Bei der gegenwärtigen Geschichte folgte eine rachsüchtige Feindschaft des Putatorius, der, wie Yorick eben mit seiner Kastanie fertig war, zum zweiten Male vom Stuhl aufstand, um es ihm zu verstehen zu geben, welches er dann freilich mit einem Lächeln tat und nur sagte, er wolle darauf bedacht sein, ihm die Gefälligkeit nicht zu vergessen. Allein, Sie müssen zwei Dinge sorgfältig unterscheiden und in Ihrem Herzen bewahren. Das Lächeln galt der Gesellschaft, die Drohung galt Yorick.